Sollen wir anfangen? Dann fangen wir an. Bitte schön. Okay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Akın. Ich bin Assistenzarzt auf dieser Station und für Sie zuständig. Ich möchte mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. Falls Sie nicht etwas verstehen oder Fragen haben, sagen Sie mir jederzeit Bescheid, dann mache ich eine kurze Pause und beantworte Ihre Frage. Zunächst werde ich mit allgemeinen Fragen beginnen. Anschließend werde ich auf Ihre aktuellen Beschwerden eingehen. Ist das in Ordnung so für Das ist Sie? super, ja. Vielen Dank. Okay, wie heißen Sie da? Mein Name ist Sabine Krüger. Sabine Krüger. Könnte sie bitte ihren Namen langsam buchstabieren? Mein Vorname ist S wie Siegfried, A wie Anton, B wie Bertha, I wie Ida, N wie Nordpol, E wie Emil. Und mein Ja. Nachname ist Krüger, K wie Konrad, R wie Richard, Ü wie Ü, G wie Gustav, E wie Emil, R wie Richard. Ja, Frau Krüger, richtig? Richtig. Okay, Frau Gria, wie alt sind Sie und könnten Sie mir Ihr Geburtsdatum verraten? Ich bin geboren am 22. September 1961. Ich bin 64 Jahre alt. 64. Richtig. Okay, und wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,65 Meter groß und ich wiege ungefähr 75 Kilogramm. 75 Kilogramm. Okay. Frau Krüger, was führt Sie zu mir? Was kann ich für Sie tun? Ich komme heute zu Ihnen, weil ich seit 3 Tagen starke Schmerzen im Unterbauch habe. Und Okay. zusätzlich habe ich auch Fieber. Und Fieber. Okay, ich verstehe, Frau Krüger. Könnte Sie bitte diese Schmerzen genau lokalisieren? Sie haben gesagt, Unterbauch. Genau, Richtig? ich habe Unterbauchschmerzen, die sind eher im linken Unterbauch. Linken Unterbauch. Okay. Und haben Sie auch Fieber? Haben Sie schon Ihre Körpertemperatur gemessen? Und Ich wie habe hoch? gestern Abend noch mal gemessen, das war ungefähr 38,6 Grad. 6 Grad. Okay, welche Körperteile haben Sie gemessen? Auf Sünge oder auf Achsel? Ich habe an der Achsel gemessen. Achsel gemessen. Haben Sie etwas dagegen eingenommen? Paracetamol oder Genau, Ibuprofen ich oder habe Paracetamol mehrmals eingenommen. mehrmals. Das hat geholfen. Das Fieber ist zurückgegangen, aber die Schmerzen sind geblieben. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Strahlen so ein bisschen in die Leiste rein. Leiste. Linken Leistebereich, richtig? Richtig, genau. Linken. Okay. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genau beschreiben? Ich meine, ist er dumpf oder stechend? Es ist Wenn ein nicht, wenn drückender, stechender Schmerz. du kannst. Drückender, stechender Schmerz. Stechende Schmerzen. Okay, ich verstehe. So, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte Schmerzen und 10 unverträgliche Schmerzen einspricht? Wo würden Sie einordnen? Ungefähr bei 6 bis 7. 6 oder 7. Und so. Neben der Schmerzen haben Sie andere Beschwerden, ich meine Durchfall oder Verstopfung oder Erbrechen. Ich habe eher etwas Verstopfung, aber das ist auch wechselnd. Seit wann bei Ihnen Verstopfung und Durchfall? Das auch so seit 3 Tagen ungefähr. 3, 4 Tagen. Drei Tage. Haben Sie Stuhlveränderung Farbe bemerkt? Nein. Schwarzer Stuhl oder? Nein. Nein. Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ich würde sagen, mit Essen verbunden oder andere. Was würden Sie sagen? Habe ich nicht gemerkt jetzt. Okay. Und ist Ihnen übel oder haben Sie erbrochen? Nein, ich habe nicht erbrochen. Ich habe auch keine Übelkeit. Keine Übelkeit. Und diese Schmerzen ersten Mal oder haben Sie solche diese Schmerzen ähnlicher früher gehabt? Ich habe das schon mal gehabt vor ein, zwei Jahren. Das ist aber von selbst wieder zu, also selbst wieder, hat sich selbst gebessert. Waren Sie beim anderen Arzt wegen der Schmerzen? Nein. Nein. Okay. Okay. So. Und Frau Krüger, haben Sie andere Beschwerden? Ich meine, Antriebsschlossigkeit oder Erschöpfungsgefühl? Oder andere Beschwerden? Nee, ein bisschen Appetitlosigkeit, aber sonst eigentlich nicht. Okay. Okay, Frau Krüger. Ich würde Ihnen jetzt Ihrem allgemein Befinden stellen. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtausschweiß? Nein. Nein. Und haben Sie im Laufe der Zeit starke, ungewöhnliche Ab- oder Zugenommen? Ich habe kein Gewichtsverlust, nein. Kein. Und haben Sie Probleme beim Wasser lassen? Nein. Nein. Okay, so. Verspüren Sie Fenkelaksama oder schnelle Herzschlag oder Herzrasen oder Herzstolpern? Nein. Schlafen Sie gut? Ja. Ja. Okay. Okay, Frau Burger. So, ich möchte jetzt in Ihrer medizinischen Vorgeschichte erhalten. Gibt es Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Chronische Erkrankung? Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich nehme dagegen L-Thyroxin 75 Mikrogramm ein. Einmal Einmal morgens. morgens. Seit wann bestanden Drüsenfunktion bei Ihnen? Ich habe die Schilddrüsenunterfunktion schon seit 30 Jahren. 30 Jahre. Okay. Und andere? Und Bluthochdruck habe ich. Bluthochdruck habe ich. Auch seit Seit 20 Jahren ungefähr. 20 Jahre lang. Ich nehme dafür Ramipril morgens einmal ein. 5 Milligramm. 5 Milligramm. Und das war's oder noch Das war's, andere? ja. Ja, Das das. war's. Okay, ich verstehe. Wurden Sie schon einmal operiert, Frau Glück? Ich wurde einmal an der Gebärmutter operiert. Da wurden Myome entfernt. Wann wurden Sie schon operiert? Das war jetzt vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Okay, ich verstehe. Frau Gürger, sind bei Ihnen eine bestimmte Allergie bekannt? Nein. Nein. Haben Sie auch Unverträglichkeit gegen Lebensmittel oder andere? Nicht als Schwester, nein. Nein. Okay. Ich möchte jetzt über Ihr Lebensstil sprechen, Frau Krüger. Darf ich fragen, rauchen Sie? Nein. Nein. Und haben Sie schon geraucht oder nicht? Ich habe noch nie geraucht, nein. Okay. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Selten, sehr, sehr selten. Nur bei Sehr. Geburtstagen oder bei Feiern. Vielleicht vier Okay. bis fünfmal im Jahr. Okay. So, Frau Gurga, bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen oder haben Sie schon es probiert? Nein, noch nie. Nein. Okay. Okay, ich verstehe, Frau Gurga. Was machen Sie vom Beruf? Ich bin Verkäuferin im Supermarkt. Verkäuferin, Supermarkt. Und wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei erwachsene Kinder, ja. Zwei erwachsene Kinder. Sind Ihr Kinder gesund? Ja, okay. Wohnen Sie mit Ihrer Frau zusammen? Mit meinem Ehemann. Ja, Emma. Okay. Und Ihre Eltern, Frau Krüger, gibt es in Ihrer Eltern eine chronische Erkrankung? Meine Eltern sind beide verstorben. Meine Mutter hat auch Bluthochdruck gehabt. Und mein Ja. Vater ist leider an einem Herzinfarkt verstorben. Herzinfarkt verstorben. Darf ich fragen, wie alt sind oder wie alt er als starb? Ihr Vater. Er war 78 Jahre alt. 78 Jahre alt. Und Mutter, woran war sie gestorben? Also meine Mutter ist leider an Demenz verstorben. Also sie hat Demenz. auch später eine sehr schnell fortschreitende Demenz bekommen und daran ist sie gestorben. Okay, ich verstehe. Ja, Frau Krüger, ich bin mit meinen Fragen fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ich habe aktuell keine Fragen, nein, ich würde nur gerne wissen, was für Erkrankung ich habe. Oh, okay, ja, ich verstehe, Frau Krüger. So, wir haben jetzt nur Aufnahmegespräch beendet und ich werde Sie körperliche Untersuchung durchführen und Ihnen Blut abnehmen. Und können wir mit zusammen herausfinden, was dahinter steckt oder was ist Ursache der Beschwerden? Jetzt habe ich leider nicht genau Diagnose, aber ich habe jetzt nur Verdacht Diagnose. Ja. Soll ich warten oder was glauben Sie, was ich habe? Ja, wir werden weitere Untersuchungen sowie Abdomen- oder Bauch-Ultraschall durchführen und wir müssen einige Blutuntersuchungsergebnisse erhalten. Dann können wir über Ihre Diagnose und weitere Schritte sprechen. Alles klar. Ja. Ja. Gibt es sonst Fragen? Keine Fragen, okay, sehr gut. Darmspiegelung. Also wichtig oder nicht wichtig? Richtig. Ja oder nicht? Richtig. Ja. In Deutschland werden normalerweise ab 50 Jahren generell Vorsorgedarmspiegelungen empfohlen. Das kann man fragen. Wann war Ihre letzte Darmspiegelung? War alles in Ordnung? Ist was festgestellt worden oder nicht? Ne? Das kann man Ja. fragen. Letzte Darmspiegelung war vor 10 Jahren. Da war alles in Ordnung. Einige, darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Die Reiseanamnese, können Sie sagen, das waren Sie in den letzten 6 Monaten im Ausland? Ich war nicht im Ausland, nein. Und sind Sie total geimpft? Ich denke ja. Okay, danke. Und treiben Sie Sport regelmäßig? Leider nicht. Wollen wir Arzt-Arzt-Gespräch beginnen? Ja, können wir Okay, anfangen. dann fangen wir an. Okay, schönen guten Tag, Herr Oberst. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und ich möchte Sie Ihnen vorstellen, wenn Sie kurze Zeit für mich haben. Ja, gerne, bitteschön. Okay, der Patient heißt Sabina Krüger. Er ist 64 Jahre alt, sie ist 1,65 Zentimeter groß und 75 Kilogramm schwer. Frau Krüger stellte sich bei uns wegen seit 3 Tagen plötzlich aufgetretener, bestehender abdominal Schmerzen im linken Bereich Unterbau. Unterbauch, ja, Unterbauch oder Unterabdomen ja, Unterbauch vor. Die Schmerzen würden im linken Leistenbereich ausstrahlen. Die Patientin berichtete, dass sie Fieber 38,6 Celsius Grad auf Achsel und die Patienten erwähnte dass diese Schmerzen drückende und stehende seien. Die Schmerzintensität liegt bei 6 oder 7 von 10. Und die Die Patienten berichtete, die Patienten gab an, dass sie seit 3 Tagen paroxysmale Verstopfung, Obstipation und Diarrhö leide. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Die Patienten erwähnte, dass sie vor 10 Jahren eine Koloskopie durchgeführt wurde und es gab keine Auffälligkeit. Die Patienten leiden an die folgende chronische Erkrankung. Sie leiden an Hypothyreose und seit 30 Jahren. Sie nehmen L-Troxin 75 Milligramm morgens ein und sie leiden an arterielle Hypertonie seit 20 Jahren. Sie nehme Ramipril 5 Milligramm morgens 1. Sie wurde wegen Myomektomie vor 5 Jahren operiert. Es gibt keine Allergie und sie trinke sehr selten oder gelegentlich Alkohol, Drogen und Noxon Anamnese wurde verneint. Sie sei Verkäuferin in einem Supermarkt, verheiratet und sie habe zwei erwachsene Kinder. Sie wohne mit Ehemann zusammen. Ihr Mutter und ihr Vater waren gestorben, beide gestorben. Ihr Mutter leidet an Bluthochdruck und Demenz. Ihr Vater war an Herzinfarkt verstorben. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Verdacht auf Divertikulitis aus. Differenziell diagnostisch kommen Kolonkarzinom, Inguinal Hernie Oerkarzinom in Betracht. Was machen Sie diagnostisch jetzt? Ja, so weitere Abklärung würde ich eine körperliche Untersuchung, Blutuntersuchung, Abdomensonographie empfehlen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Lastschmerzen, Abwehrspannung gibt, ob Lastschmerzen, Abwehrspannung gibt und bei der Blutuntersuchung prüfe ich CRP, BCG, kleine Blutbild Kalprotektin wahrscheinlich und Beider Abdominal Sonographie, achte ich darauf, ob eine Flüssigkeitssammlung im Douglas-Bereich und ja. Wenn jetzt im Blut TRP und Leukozyten erhöht sind, würden Sie auch noch etwas anderes machen, außer einer Ultraschall? Ja, so, wenn entzündliche Parameter so wie CRP und Leukozyt erhöht vorhanden sind, würde ich eine Dickdarm oder Kolonwanddick beachten Nein, nein, und nein, ich meine, außer einem Ultraschall würden Sie eine andere Diagnostik machen. ja, andere Diagnostik würde ich eine komputerisierte Tomografie und Koloskopie durchführen. Ja, man würde eine Computertomographie machen. Eine Koloskopie würde man nicht machen, wenn erhöhte Entzündungswerte da sind. Ja, richtig. Ne? Man würde erst abwarten, bis die Entzündungswerte runter sind, ne? Weniger geworden sind. Man kann im CT, also in einer Computertomographie, auch sehen, ob es eine Divertikulitis ist oder nicht. Mit Hilfe komputerisierter Tomographie können wir Divertikulitis feststellen. Man kann in der Computertomographie eine Divertikulitis feststellen. Ja. Was machen Sie dann therapeutisch? Bei Bestätigung von Verdacht auf Divertikulitis würde ich eine Antibiotika-Therapie einleiten und Flüssigkeit zuvor und schmerzadaptierte Therapie und ja. Was würden Sie als Antibiotika geben? Zuerst würde ich eine Sektreaktion oder zweite Genesis-Sektreaktion, Cephalosporin einleiten. Okay, würden Sie kein Amoklav geben und Metronidazol vielleicht zusammen? Ja, und mit zusammen Metronidazol oder Onidazol verschrieben oder verabreichen. Aber wenn die Entzündung weniger geworden ist, dann sollten Sie auf jeden Fall eine Koloskopie machen, richtig? Ja, richtig. Sehr gut. Gut. Alles richtig gemacht. Danke. Gibt es sonst Fragen, Ergänzungen, Korrigierungen, Korrekturen? In anästhesistischer Angabe, Sie haben gesagt, eine Myomektomie oder Hysterektomie? Ich habe Myome entfernt gesagt. Ein Myome entfernen gesagt. Okay, danke. Gibt es sonst Fragen? Sie können jede Frage stellen, wenn Sie wollen. Wann sollen wir der Koloskopie durchführen? Gibt es bestimmte Zeitraum oder Wenn sechs die Wochen? Entzündungswerte weniger geworden sind, wenn Sie zum Beispiel ein CRP haben von 100 dann sollten Sie keine Koloskopie machen, weil dann die Gefahr einer Darmperforation erhöht ist. Aber wenn von 100 auf 20 runtergegangen ist, dann können Sie überlegen, ob Sie eine Koloskopie machen. Ich verstehe, dass es keine bestimmte Zeitraum gibt. Nee, ist bei jedem anders, ne? Ja, okay. Also man sollte warten, bis die Entzündungswerte runtergegangen sind und dann sollte man eine Koloskopie machen. Entweder stationär oder poststationär. Weil wir haben ja schon mit dem CT, mit der Computertomographie gesehen, dass es eine Divertikulitis ist wahrscheinlich. Ja. Kann man im Ultraschall etwas sehen bei Divertikulitis? Kann man auch sehen, na klar, aber nicht immer. Ist nicht immer gut, aber man kann definitiv im Ultraschall eine Sigma-Divertikulitis auch sehen, natürlich. Okay, danke schön. Aber die Gefahr besteht ja immer auch unter einer gedeckt perforierten Divertikulitis. Muss man immer aufpassen, das sieht man im CT meistens besser. Okay, danke schön. Wenn die erste Verbeugung Darmspiegelung ist normal ist, ich meinte das Zehn nach Jahren wieder, in 10 Jahren. wieder sehr Jahren, ja? Okay, danke. Okay. Weitere Fragen? Okay. Gut, dann vielen, vielen Dank.